In Pürsün Vorarlberg befindet sich der Club Mauerwerk. Stets neue Angebote, neue Events. Es tut gut, wenn du Leute mit Freude beschenkst. Bar, Lounge, Club, Disco, das im Oberland. Unsere Top-Events gewinnen die Oberhand. Live-Gigs, DJ-Lines, alles was man braucht. Alleine durch den Namen fallen wir auf. Club Mauerwerk im Lünnersee Park. Hier feiert man Partys, hier geht immer was ab. Durch unsere zwei Floors kommt man in Fahrt. Haben jedes Wochenende volles Programm. Hunger zwischendurch, kein Problem. Hausgemachte Pizzen werden hier gern gesehen. So wie die Burger für eine lange Nacht. Doch ordentlich feiern ist es angebracht. Mauerwerk, yeah. Hier feiern wir härter. Mauerwerk, yeah. So nice und das merkt man. Das Wichtigste ist, wie man's gestaltet. Yeah. Yeah. Nur nicht veraltet. Na. Mauerwerk, yeah. Hier feiern wir härter. Mauerwerk, yeah. So nice und das merkt das man. Team Mauerwerk freut sich über jeden Gast. Jeder Besucher hat bei uns genügend Platz. Die Vielfalt der Musik macht es aus. Von Rock bis Hip-Hop, Live-Events oder House. Getränke, Aktionen, Gutscheine, vieles mehr. Besonders den freien Eintritt liebe ich sehr. Stets neue Angebote, neue Events. Es tut gut, wenn du Leute mit Freude beschenkst. Für die Damen können wir was bieten. Die Ladies Nights, unsere Fashion Meeting. Auf zwei Floors, Party pur. Die Menschen kommen und wir starten durch. Club Mauerwerk im Lünnersee Park. Hier feiert man Partys, hier geht immer was ab. Durch unsere zwei Floors kommt man in Fahrt. Haben jedes Wochenende volles Programm. Mauerwerk, yeah. Hier feiern wir härter. Mauerwerk, yeah. So nice und das merkt man. Das Wichtigste ist, wie man's gestaltet. Yeah. Nur nicht veraltet. Na. Mauerwerk, yeah. Hier feiern wir härter. Mauerwerk, yeah. So nice und das merkt man.